So, Kelly. So, Kelly. Hast in Illidan den Boss geplättet, oder? In Illidan habe ich ekelhaft. Heißt es Illidan? Nee. Illidan ist ein Boss. Ist ein Boss, das ist kein Ort. Nee, ist ein legendärer Gegner. Was in Berlin gern getrunken wird? Was? Rothausbier. Die feiern das Echt jetzt? einfach. Ja, die feiern Ja, das gut, weil einfach. halt so viele Schwaben da wohnen. Ist das so? Ja, klar, Alter. Berlin ist doch überfahren mit Schwaben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube schon. Es sind schon sehr, sehr, sehr viele Schwabe im Ländle, in Berlin drinnen. Was machen die So. ganzen Schwaben da? Können die da auch Häusle bauen? In Berlin? Ja. Glaub nicht. Ich habe ja letztens eine Doku gesehen. Die hieß irgendwie, wem gehört Kreuzberg? Nee, Neukölln. Wem gehört Neukölln? Und da ging es darum, ob das in Clan-Händen ist oder in Händen der Politik und Polizei. Das wurde so immer wieder besprochen und da war halt auch, wurde der ich muss ganz kurz, Deine RGB-Tastatur, Alter. Ich musste die kurz Ist so angeben, weil das sind ein blau, paar blau. Bonbons. Wenn du die Farbe von deiner Gaming-Tastatur frei wählen kannst, dann nimmst du blau. Blau, Alter. Nee, Weil Alter. das, nee, doch, weil das Blau, das pulsiert. Das sieht richtig geil aus. Es hat so leichte Hellblautöne zwischendurch mal und dann wieder Dunkelblautöne. Richtig geil. Hast du auch den Auf jeden Effekt? Fall. Hast auch den Effekt, dass wenn du die Tasten drückst, dass es dann so nachleuchtet und dann so Nee, langsam verschwindet. gar keinen Fall. Den habe ich, Alter, der ist mega gut. So scheiße. Nee, aber genau bei der Doku wurde dann auch der Bezirksbürgermeister von Neukölln befragt. Und der hat ausgesagt, um zurück zum Thema zu kommen, ob Schwabe auch in Berlin Oh, jetzt Häusle bist du ein bauen bisschen können. laut gerade, Kerne. Sorry. Sorry, dass ich da Ich kann nicht. interrupte. Ob Schwabe auch in Berlin Häusle bauen können. Berlin ist fertig, hat er gesagt. Zum Bauen. Berlin ist fertig, da geht nichts mehr. Fertig bebaut. Also zumindest die inneren Bezirke, so Kreuzberg, Neukölln, was weiß ich, Wedding, ich kenne mich in Berlin nicht aus, aber die inneren Bezirke sind fertig, da geht nichts mehr. Okay. Da hat es noch ein paar Grünflächen. Die Grünflächen sollen aber auch Grünflächen bleiben, damit du irgendwie in irgendeiner Form auch Park innerhalb der Stadt hast, irgendwie Natur. Und alles andere ist bebaut. Das ist Okay. so krass. So, die Stadt ist einfach fertig. Die hat sich über die Aber bauen die Jahre. nicht einfach dann drum rum, dass es immer größer wird? So ist es doch bei Ja, denen, doch. oder? Und dann schon so Ringe außen anschließen noch. Aber das gehört ja dann quasi mittlerweile schon nicht mehr zu Berlin dazu. Das ist ja dann, sind irgendwelche Vororte. Aber Irgendwelche, die sind extra dann, oder wie? die sind dann meistens extra, ja. Ja, okay, ich habe gedacht, das zählt dann trotzdem da so dazu. Und dann ist halt immer, irgendwann ist der Ring so groß, dass es dann ein neuer Stadtteil wird, dann dürfen sie sich da wieder Namen ausdenken. Das ist im Endeffekt wie Velbach in Stuttgart. Wenn du aus Bad Cannstatt, was ja noch ein offizieller Ortsteil von Stuttgart ist, rausfährst in die große Kreisstadt Velbach oder so. Ist es an einer Stelle einfach nur eine Straße, wo zwei Ortsschilder stehen? Also eine normal bebaute Straße, wo zwei Ortsschilder stehen. Du verlässt Cannstatt und beginnst in Velbach quasi. Aber es sind zwei einzelne Kommunen so im Endeffekt. Okay. Weil das dort eben auch mal nur ein Vorort war. Und dann wurde quasi der innere Ring so weit nach außen gebaut an den Vorort, dass es jetzt quasi wie so ein Brei ist. Ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt. Ich bin geografisch eigentlich voll die Null. Aber das ist mir mal aufgefallen. Da habe ich es mal irgendwann gegoogelt. Und ich meine, es wäre so. Also Stuttgart und Velbach geht quasi ineinander über, aber es sind zwei einzelne Städte. Okay. Ja, können wir damit dann schon den lehrreichen Teil von dem Podcast abhaken, oder? Unseren Bildungs Sag mal, was funzelt mich eigentlich? Deine Decke leuchtet so penetrant an. Das ist richtig unangenehm, Entschuldigung. Kerle. Das ist meine, weil wenn ich so sitze, Eieiei. dann funzelt es ja nicht so arg oder dann habe ich nur einen Heiligenschein. Ja, geht, sieht irgendwie aus, wie wenn dein Kopf explodiert und es da rausleuchtet oder so. Also so ein krasser Heiligenschein ist dann doch nicht. Aber ich habe was Geiles. Warte, ich zeig's dir. Oh, jetzt pass auf. Pass auf. Spannend. Alter, die Farbe einfach gechanged. Ja, ich einfach den, je nachdem, in welcher Mood ich bin, mache ich halt einfach so Green Berlin oder hier Gelb, Grün, Rot oder einfach Pink. Das könnte ich theoretisch da oben auch machen, aber ich habe, weil das meine Huawei-Lampen sind, die da drin sind, aber ich habe das Bindungsglied noch nicht ausgepackt. Das Bindungsglied, die Bridge. Die Bridge, genau. Das ist ja vor Kopf, wie das funktioniert eigentlich. Mhm. Das nutzt ja, glaube ich, die gleiche Frequenz wie WLAN. WLAN oder Bluetooth. Und geht aber ewig weit, weil da müssen ja nicht viele Daten übertragen werden. Muss ja nicht einen ganzen Netflix-Film übertragen werden, sondern einfach nur, du bist jetzt aus oder an und du hast die Farbe. Rot, rot, rot. Rot 1, rot 1, rot, rot. Rot, Leute, rot. Ja, rot könnte ich auch machen, das ist doch crazy. Also mach mal rot, mach mal richtig Puffbeleuchtung hier an in deinem Zimmer. Auf geht's. Rot. Warte, dann, warte, jetzt. Haben wir schon 100% noch geballert, den Bums. Aber die eine schöne Überleitung zu deinen lustigsten Puffgeschichten, Patrick. Oh, ich glaube, im Puff entstehen schon gute Geschichten. Also, das ist einfach witzig, an sich da hinzugehen. Also, glaubst du, man sollte da einfach mal hingehen und die Geschehnisse beobachten? So, man muss ja nicht mitmachen, man kann ja einfach so. Ich kriege jetzt für die Aussagen allein schon saumäßig Ärger wahrscheinlich. Deswegen, mein Vater. Wieso darfst du sowas nicht sagen? Sind wir nicht in einem freien Land, wo man das sagen darf? Doch. Hey, bin ich eigentlich hier abgeschnitten? Hier? Ja, das Mikro endet. Hä? Und bei mir bist du viel zu drei. Aber apropos Puff. Mein Vater hätte. So fangen gute Geschichten an. Er war Gemeinderat. Und du musst wieder ein bisschen leiser, denke ich. I'm sorry. Irgendwann klappt es. Der war Gemeinderat in der Zeit, wo, beziehungsweise er war Stadtrat, er war nur im Gremium Gemeinderat. Muss man, seit ich da auch drin bin, wird mir das immer wieder gesagt, ich bin kein Gemeinderat, ich bin Stadtrat im Gremium Gemeinderat. Mein Vater war Stadtrat in der Zeit, wo der Puff in Backnang eröffnet wurde. Und hat eine Einladung zum Tag der offenen Tür bekommen, aber ist nicht hingegangen. Ah. Das haben, glaube ich, alle Stadträte und Stadträtinnen verwehrt. Ich glaube, wenn ich da schon im Gemeinderat gewesen wäre, wärst du da hingegangen? Ich hätte es mir zumindest mal angeguckt. Ich hätte jetzt die Dienstleistung da drin wahrscheinlich nicht in Angriff genommen, aber never, never judge a book by its cover. Richtig. Einfach mal nur mal reinschauen, weißt du? Mich würde interessieren, ob das so aussieht, wie es in irgendwelchen Filmen oder in so Hilf mir Verklagsserien dargestellt wird, wo immer der böse Ehemann in Puff geht und Hey, red doch weiter. Ich wollte nur von der Pufffarbe weg, weil ich dachte, ich war nach der Klingelsberg an der Tür. Nee, also mich würde es echt interessieren, ob das so ist, wie es immer dargestellt wird, oder ob das nachher einfach im Endeffekt wie eine Kneipe ist, wo halt ein paar nackte Weiber rumlaufen, die man dann, ohne ihnen Drinks ausgeben zu müssen, bequatschen kann. Ja, und das Gute ist, falls mal das Thema Bordell bei einer Party auf den Tisch gelegt wird, kannst du einfach mitreden. Kannst du mitreden, ne? Das passiert ja im Endeffekt auch auf jeder Party. Da wird mindestens einmal werden die lustigen Puffgeschichten ausgepackt. Und wenn nicht, könnt ihr es ja einfach auspacken. Ja, dann kannst du. Also ich war ja mal. Ist komisch dort, ne? Dann wartest du, dass jemand antwortet, aber niemand steigt drauf ein. Du bist so ganz alleine mit dem Thema. Apropos Puff. Apropos Puff. Das ist ein guter Einstieg. Apropos Puff. Wo ich letztens. Ja. Na, das ist einfach eine Geschichte. Ja, wir haben keine, aber sendet uns eure Puff-Geschichten zu. Eure lustigen Puff-Geschichten. Dann tragen wir die hier möglichst charmant vor. Und wenn ihr nur, wie es so viele machen, zum Spielo-Spielen in Puff geht, auch interessant. Sind da Spielos drin? Also das sind halt irgendwie 4-5 Automaten drin anscheinend. Und also man hört es so. Habe ich nur gelesen. Nee, also wird tatsächlich, man kennt halt so den einen oder anderen, der vielleicht in diesem Etablissement schon mal zugegen war. Und die erzählen halt, dass da drin tatsächlich so halt wie in jeder Kneipe die Dinger rumstehen, aber dass da wirklich bestimmte wie sagt man es jetzt politisch korrekt, bestimmte Minderheitsgruppierungen hinfahren, also nur in den Puff zum Spielen. Die gehen nirgends anders spielen, die gehen nur im Puff spielen und man weiß nicht warum. Okay. Vielleicht, weil sie da die Frauen beeindrucken können oder so. Wenn sie was gewinnen und dann einen Drink ausgeben. Ja. Hast du schon mal gewonnen an einem Spielo? Hast du schon mal Spielo gespielt? Also Spielo direkt nicht, aber ich habe so beim Saufen gehen mal irgendwie einen Fünfer. Oder so meistens das Kleingeld, das noch so im Geldbeutel rumfährt, irgendwie so ein Novoline-Automat reingesteckt und dann kam halt mal so 7 Euro raus wieder. Und ich bin dann wirklich so, dass sobald ich nur 1 Euro über dem bin, was ich reingeschmissen habe, lasse ich auszahlen und sage, geil, ich habe gewonnen. Ja, so muss man eigentlich auch machen, weil auf Dauer verliert man halt. Schon, weil es bringt ja nichts, wenn du 2 Euro reinschmeißt und kommst bei 3 Euro raus, zu denken, ja, vielleicht mache ich die 10 noch voll. Ja. Da bist du schneller bei der Null, einfach bei 3 Euro auszahlen und dich über den Euro freuen, den du gewonnen hast. Ja, echt so. Wir waren mal auf Klassenfahrten, hat auch einer, glaube ich, 10 oder so rein. Und hat dann, ich glaube, auf 50 hoch gespielt und dann, glaube ich, nochmal einmal gewonnen oder so und dann alles verloren so. Und einer hat halt direkt dort gecallt, ja, jetzt muss ich aussteigen, Kerl. Ja, und das war halt der maximale Betrag da. Aber du wirst halt gierig, du wirst halt geködert auf den Dingen. Die schenken dir dann nochmal 2-3 Gewinne, so im Minimalbereich, dass du dann plötzlich bei 52,50 bist. Dann denkst du so, boah, jetzt noch ein Ding und dann bin ich bei 300 Euro. Und dann spielst du es halt aber runter bis null. Und dann war's geil. Aber nee, schreiner Zufall auf jeden Fall. Schreiner Zufall. Das ist gar nichts manipuliert. Du schiebst Geld in eine schwarze Kiste und erwartet, dass sie dir mehr zurückgibt. So, wieso soll so dann jemand da eine Kiste aufbauen, ganz ehrlich? Richtig. So, der will dir Geld schenken. Oh je. Die werden auch, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Ding jemals gewinnbringend sein kann für jemanden, der da Geld reinschmeißt. Also, weißt du, ich meine? Ja, es ist ja anscheinend, selbst wenn es Zufall wäre, wird ja behauptet, ja, das ist auf 51% von dem Betreiber. Also, dass der, und je krasser, vielleicht kann man das auch einfach einstellen, da man kann halt die Leute länger halten, wenn man ihnen immer wieder einen Finger streckt, aber auf Dauer bei 51% ist ja wie dieses beim Roulette entweder auf schwarz oder rot setzen und wenn man verliert, den Einsatz verdoppeln. Dann das darfst du aber nicht. Das darfst du nicht, aber rein mathematisch gewinnst du ja dann. Aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo sich das aufschaukelt und dann geht dir das Geld aus und dann verlierst. Also tust du auf Dauer auch immer verlieren. Außer du hast unendlich viel Geld. Außer du wurdest vorher schon vom Casino-Betreiber zusammengeschlagen. Mhm. Dann kommt rein und du sagst so, warte, wie war das? Hol schon mal dein Handy raus, guck schon mal das YouTube-Video an, wo das genau erklärt wird, wie man mathematisch korrekt bei Roulette gewinnen kann. Und ja, packst Handy weg, wirst direkt so von so breiten Security-Leuten nach draußen begleitet. Ich war übrigens am Wochenende auf dem Esslinger, apropos Roulette, auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt, der mit einem Mittelaltermarkt gekoppelt ist. Und da gab es mittelalterliches Roulette. Das hieß das Spiel mit der Maus. Das war richtig geil. Da war so ein runder Tisch, wo es in der Mitte so nach unten ging. Und dann waren da so 10 Türchen, rot und schwarz angemalt. Und die Gauklerin hat dann eine Maus in die Mitte gesetzt. Es war wie so eine Arena. Und du konntest dann auf eine Türe wetten, quasi, wo die Maus reingeht. Und da, wo die Maus reingegangen ist, die Türe hat dann gewonnen. Und das war eine lebendige Maus? Das war eine lebendige Maus. Voll gut. Das ist wirklich, da wird dir nichts vorgegaukelt. Da ist einfach. Ja, doch, die kann so unterm Tisch ein Stückchen Essen in die Türe hinlegen, wo niemand drauf gewettet hat. Und dann läuft die Maus dahin. Okay. Aber dann kann wenigstens die Frau verklopfen dafür, dass sie so dann den Tisch kaputt macht. Oh weh. Aber so eine nice Maus würde trotzdem immer random ja. machen. Ja, damit herzlich willkommen hier im Carstenson Crusoe, dem iranigsten Iran der Einwands. Hashtag Iran. Iran vom Fass, Alter. Iran vom Fass fand ich gut. Iran vom Fass? Ja. Ich finde die Shirts mit dem Iran Brotherhood so gut. Kennt man die? Kennst du? Nee, kennst du nicht? Nee. Es gibt ja die Aryan Brotherhood, das ist ja diese Nazi-Gruppierung, die in Gefängnissen entstanden ist. Das sind okay. Die Nazis in Gefängnissen in Amerika, die gehören immer der Aryan Brotherhood an, also der arischen Bruderschaft. Und dann okay. Hat irgendjemand die Iran Brotherhood Shirts gemacht, ich glaube, es war Muschi Kreuzberg oder so, irgend so ein Berliner Modelabel. Ich fand die richtig gut, weil es halt einfach so ein Iran-Typ ist. Und ich google es mal gerade. Shirt. Das ist ganz schön laut, deine Tastatur da. Die klappert aber. Das kann nichts Rechtes sein. Ah nee, das ist ein Dönermann, der mit einer AK vom Dönerspieß runterschneidet. Eine AK, was ja, ist das? Eine automatische Kalaschnikow. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Hier im Podcast eures Vertrauens. Ja, wie erging es dir die Woche? Was hast du getrieben? Außer diese auf dem Weihnachtsmarkt. War das dieses Wochenende? Ja, das war am Samstag. Ah, sehr nice. Samstagabend. Diese Woche ist stressig. Letzte Woche auch schon stressig. Mit der Fortbildung jetzt überall. Ging weiter, oder wie? Nee, wir hatten jetzt diese Woche Klausurtagung. Und es ist halt... Das war heftig, weil... Es war die... erste Klausurtagung in 5 Jahren in meinem Betrieb zur Teambildung und da wurde halt jetzt wirklich alles so auf den Tisch gebracht. Das war richtig anstrengend. Oh boy, deswegen konnte ich erst jetzt. Das war bis gerade ja. eben oder wie? Oh. Nee, gerade eben hatte ich noch eine Gemeinderatssitzung noch zwischendurch geschoben. Das ist dann auch immer an den Tagen, wo es eh schon lang geht und anstrengend ist, kommt dann noch sowas oben drauf. Hinterher. Alles klar. Das ist immer ganz geil dann. Easy peasy. Ja, man macht was. Das Leben liebt dich. Alter, ja. Packt sowas einfach zusammen. Dann ist es weg, weißt du, dann ist vom Tisch so. Dann hast du es weggearbeitet. Deswegen ging ich auch montags zum Sport, weil dann ist es weg für die Woche. So. Ich könnte es nicht packen, wenn ich jetzt wüsste, so jetzt bin ich schon, geht's schon gegen Ende vom Wochenende, jetzt ist morgen Donnerstag und morgen muss ich noch Sport machen. Und zwar also richtig ausdauernder Sport. So. Ich habe meinen längsten und anstrengendsten Tag in der Woche am Freitag. Alter, das würde mich killen, ey, das würde mich echt killen. Allein schon hier Podcast am Mittwoch, das ist auch schon sehr strapazierend. Ich finde das eigentlich ganz geil, weil ich dann weiß, am Ende der Woche, jetzt habe ich wirklich was weggeschafft wieder. Mhm. Und kann wirklich gemütlich ins Wochenende gehen. Ich habe der längste Tag halt, weil ich Abenddienst habe bis 20.30 Uhr bei mir im Geschäft. Da werden jetzt viele sagen, boah, das ist ja gar nichts. Ich muss jeden Tag und so, ist mir Bums. Ich hab Nachtschicht, ganze Woche. Ich muss freitags bis 20.30 Uhr schaffen, was sehr lang ist. Das ist krass, ja. Von 8 Uhr. Und ich habe schon ein paar Mal den Abenddienst tauschen können, wegen irgendwelchen Veranstaltungen abends oder so, wo ich hin wollte. Und auch, einfach mal so einen Freitagabend frei haben. Und dann fühle ich mich wirklich nicht gut, wenn ich um 13 Uhr Feierabend mache freitags. Es fühlt sich so komisch an. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich so dran gewöhnt habe, freitags so lange zu schaffen. Ich halt davor jeden Tag bis 20.30 Uhr geschafft habe und bin dann übergegangen dazu, nur noch freitags bis 20.30 Uhr zu schaffen. Ich kenne es halt nicht anders freitags die letzten 4 Jahre. Und wenn ich dann dann sitze ich daheim irgendwie auf dem Sofa und es hat noch niemand außer mir Feierabend. Die ersten kommen dann und dann denke ich mir immer so, boah, ich muss noch irgendwas machen. Ich fühle mich nicht fertig einfach. Also ich fühle mich nicht wirklich beendet mit der Woche. Deswegen weißt du, was da helfen würde? Was? Hardstyle. Das ist richtig ins Wochenende. Da hast du Bock, was zu machen noch so. Das ist meine Empfehlung. Meine Frage ist, habe ich schon mal gedroppt hier. War einfach ein bisschen Hausstyle. Aber ich bin ja nicht, also es ist ja nicht so, dass ich abgeschlagen bin und denke so, boah, bloß nichts mehr machen. Das okay, ist ja, so geht's mir ich immer denk, Freitag. Dass ich so ein leeres Gefühl habe irgendwie, dass ich so denk, normalerweise würde ich jetzt noch 7 Stunden arbeiten um 13 Uhr und da bin ich dann schon daheim und denke so, ja, was mache ich jetzt mit der Zeit? Da gibt das Leben dir einmal doch wieder Zeit und denkst du, ja, nee, gerade kann ich sie nicht gebrauchen. Will ich sie nennen. Komm bitte nochmal später wieder, wenn ich Feierabend habe. Geh mal und ich rufe dann an. Ja, das ist verrückt, ey. Aber so ist das Leben. Das Leben ist Neuklotzer nicht. Neuklotzer. Neuklotzer. Ich snack übrigens gerade richtig leckere. Ja, deswegen machst du immer so Aussätze beim Bubble. Mich würde das, glaube ich, ein bisschen nerven. Ja, aber das sind die guten Bäckerbonbons. Guck mal, die hier, die so. Ah, die alten. Die sind old, Alter. Old but gold. Da freut man sich. Das ist ja so wenig, dass es einfach, dass du auch schmeckst, das schmeckt nach Kirsche. Also für alle, die jetzt nicht wissen, welche Dinge wir meinen, das sind die, wo einfach kein Name nichts draufsteht. Und die sind einfach quadratisch, flach. Und so mit so ein bisschen wie Papier, so Wachspapier eingepackt und so mit so silbriger Folie. Es steht nur Kirsch, Zitrone, Apfelsine. Apfelsine. Und Himbeere drauf. Nur Himbeere ohne E. Das sind alle ohne E. Doch Apfelsine ist mit E. Bananen. Und Zitrone auch. Bananen. Appel. Apfel. Apfel. Apfel. Ja, da freut man sich, wenn man die bekommt. Hast du vom Bäcker bekommen? Nee, die hast du gegönnt. Nee, aber bestimmt irgendein Black Friday-Deal, 10 Kilo von der Scheiße. Mann, nee. Die waren im Adventskalender, den mir meine liebe Freundin gemacht hat. Oh. Ich mit sehr viel Freude jeden Tag auspacken. Hast du bedankt? Ja, ich habe mir selber auch einen gemacht. Ich finde, ein geiler, selbstgemachter Adventskalender ist 10-mal geiler wie ein Geschenk an Weihnachten. Egal was es ist. Du hast 3. Ich habe 3. Okay. Ich habe einen und da ist Marzipan drin, aber ich feiere ihn auch. Nee, ich hab wirklich 3. Ich habe den von meiner Freundin, der sehr geil ist dieses Jahr, weil die Hauptattraktion da dran ist ein Lego-Set. Ich bin ein bekennender Lego-Fan, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und das Lego-Set von Disney, das schwarz-weiße Mickey-Maus-Boot, das kommt so vereinzelt, kommen die Tüten so raus und dann kann ich immer mehr bauen bis Weihnachten, dann bin ich fertig quasi. Aber die Teile, die du bekommst, die kannst du direkt verwerten, ne? Nee, leider nicht. Alter, das ist ja krass. So weit hat's leider nicht. So würde ich das machen, ey, das wäre richtig geil. Ich jetzt auch so, sie wollte es auch so machen, aber dann wäre quasi nur Lego aus dem Adventskalender rausgekommen und das wollte sie nicht. Deswegen hat sie die Tüten im Ganzen gelassen, aber es sind halt 3 Einsertüten, 2 Zweiertüten und nochmal 3 Dreiertüten. Das ist eine Einsertüte. Jetzt, die sind, also, das, die Anleitung ist ja so, fängt an mit 1, du musst mit der Tüte 1, machst den ersten Bauabschnitt quasi. Und Lego ist ja irgendwie nicht intelligent, die machen irgendwie 3 Tüten, die mit 1 beschriftet sind, die du im ersten Bauabschnitt brauchst. Dann machen sie 2 Tüten, die mit 2 beschriftet sind, die du im zweiten Bauabschnitt brauchst. Und dann nochmal 3 Tüten, die mit 3 beschriftet sind, die du im dritten Bauabschnitt brauchst. Und das ist ein bisschen blöde, weil jetzt musste ich halt, ich glaube, am 14. kam der 3. Einserbeutel raus und dann konnte ich erst anfangen. Also ich musste 2 Wochen warten. Oh, shit, Alter. Das war am 1. Dezember kam die Anleitung raus. Schau gerne, wenn du alle Teile hast, schau gerne Anleitung. Ich komme ganz am Schluss raus. Ja, das ist echt geil. Und dann habe ich mir noch einen selber gekauft. Mit Retro-Süßigkeiten drin. Der ist mega. Da war unter anderem ein Flick-and-Lick-Lolli drin. Oh, der ist nice. Der ist richtig geil. Den habe ich noch aufgenommen. In grün. Ja, ich glaube noch nicht. Das ist Apple. Apple, aber Erdbeeren sind auch irgendwie mit drauf. Also ich weiß auch nicht. Schmeckt aber nach Zitrone. Schmeckt nach Apfel. Dann hat mir meine Mutter noch einen geschenkt. Weil die gesagt hat, ich habe dir jahrelang einen gemacht und jetzt bist du aus dem Haus endgültig, jetzt schenke ich dir noch einen. Hat sie mir einen geschenkt und der ist irgendwie von Chio, Funny Frisch und nochmal irgendwas. Und da kommen lauter so kleine Chips-Tütchen raus und so. Alter, Snacks. Da bist du aber auch gut bedient jetzt, ey. Ja, Mann. Vor allem, weil zwei Drittel des Adventskalenders von Lissy auch nur aus Süßigkeiten besteht. Also ich auf meinen Schreibtisch gucke, ist so voll der Berg an Süßigkeiten. Und du sagst, du hast eh schon einen kleinen Schreibtisch. Ja. Das ist im Endeffekt voll mit Süßigkeiten. Oh boy, oh boy. Aber ist perfekt. So ist die Weihnachtszeit. Wenn schon durch Arbeitsstress und sonstigen Bums nicht das Weihnachtsgefühl aufkommt, dann wenigstens durchs richtig fett werden. Und nichts tun so. Irgendwann mal muss man so sagen, ja, dieses Jahr gibt's halt nicht für jeden ein Weihnachtsgeschenk. Ich setze mich jetzt hier zur Ruhe und chill jetzt einfach mal hart. So. Weil ich weiß nicht, wenn man an Weihnachten nicht runterkommt, dann das ganze Jahr über nicht so, finde ich. Ja, schon. Am Fest der Liebe, da muss auch mal Ruhe einkehren. Ja, aber es ist viel davor, das ist viel zu viel Stress immer. Jeder will irgendwas fertig machen und so. Und jeder hat nochmal Geburtstag dann vor Ende, ist auch mega stressig. Dann feiern sie auch noch. Da hat nochmal jeder Geburtstag. Dann ist noch Weihnachtsfeier vom Fußballclub. Hallo. Und es ist 30. November, musst du jetzt noch Geburtstag haben? Also, bitte. Kann man nicht ein Jahr lang das ganze Ding ausfallen lassen? Du kannst nichts dafür. Nach vorne verschieben oder so. Also, wär mal. Also, wir feiern im nächsten Jahr, passt, oder? Weihnachtsstress. Nee, aber das ist echt, also bei mir wäre heute schier nochmal das komplette Weihnachtsfest ruiniert worden, weil eine Kollegin relativ lang ausfällt bis ins neue Jahr und ich beinahe zwei Weihnachtsdienste hätte übernehmen müssen. Und das hätte mich dann, glaube ich, voll ganz gekriegt. Das ist dir so. Naja, ich habe letztes Jahr an Weihnachten geschafft, dieses Jahr zwei Osterdienste übernommen, also am Ostersonntag und am Osterfreitag geschafft. Und dann hätte ich auch noch wunderschön zwei Weihnachtstage machen können. Kann man sich da nicht wehren einfach? Einfach sagen, nee, Leute. Ja, irgendwer muss es machen, weißt du? Irgendjemand trifft's, weil es muss jemand da sein. Und also ich habe jetzt den Silvesterdienst, der auch vakant war, dann vormittags übernommen. Und dadurch konnte ich das umgehen, dann Weihnachten auch noch zu schaffen zu müssen. Okay. Irgendwann, weißt du, ich bin nicht so der Familienfeier-Typ an sich. Aber jetzt dachte ich, irgendwie habe ich auch mal wieder Bock, ein ganzes Fest am Stück mit der Familie zu verbringen. Ja, steht einem halt ja auch zu irgendwie. Ohne zwischendrin schaffen zu müssen, weil das hatte ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Und es ist gerade noch so geglückt. Den Silvesterdienst morgens, da kann ich verkraften, weil gehe am Vorabend von Silvester nicht saufen, dann kann ich auch morgens rausgeschwind zum Schaffen und dann bin ich um 14 Uhr oder so wieder daheim und kann mich dann voll auf Silvester einlassen. Wobei das Fest bin kein riesiger Silvester-Fan. Silvester würde ich auch, ich habe jetzt schon, immer wenn mich jemand fragt, was machst du an Silvester, sag ich, am liebsten hätte ich Bock, einfach um 10 Uhr pennen zu gehen. Ja, ich mache richtig Bock drauf. Ich habe es noch nie ausprobiert und alle gucken nicht blöd an, aber jeder im Nachhinein denkt so, ja, ist schon was dran so. Und dann einfach um 12 Uhr warst du auf, weil alle durchdrehen auf einmal und dann, keine Ahnung. Ja, vor allem ist du verpasst ja nichts. Du verpasst ja nichts. Du hast es schon so oft gesehen. Da passiert immer das Gleiche. Einer kotzt, einer pennt schon früher ein und so. Das ist immer die gleiche Party. Es ist ja wirklich nur der normale generische Suff mit halt Böllern um 12. Ja, ja, ja. Es kann nice sein, aber man kann auch einfach mal das so aussetzen. So. Das tut gut, dann ist auch das Jahr drauf wieder geiler, weil sonst hat man immer einen Vergleich zum Vorjahr und so und dann kann ich einmal sagen, ja nee, jetzt machen wir mal was völlig Verrücktes oder Piano und danach halt was richtig Verrücktes. So. Dann ist die Steigerung viel größer, weil man im Vergleich davor einfach was ausgelassen hat. Ja. So sollte man es eigentlich immer machen. Nee. Also immer so abwechselnd. Mit allem. Immer ein Jahr Pause lassen. Ein Jahr duschen, ein Jahr nicht duschen. Ein Sabbatical einfach einlegen. Ein Sabbatical in allem. Ich mach nichts mehr für euch. Ey. Ich mach Piano. Work and travel. Mach ich dann. Um mich selber zu finden. Während Silvester. Während Silvester, ja. Immer. Na Patrick, was machst du an Silvester eigentlich? Ja, ich habe das vor. Bis jetzt, vielleicht setze ich es um so. Ich glaube, ich bin auf eine Party eingeladen. Aber ich bin gar nicht in Partystimmung so. Ja, wie du weißt nicht, ob du eingeladen bist. Ja, ich glaube, doch, ich bin schon eingeladen, aber ich weiß nicht, ob ich da hin will so. Okay. Verstehst? Krass, Alter. Hast du die Leute? Nee, gar nicht. Ich habe da auch, also, ich habe da eigentlich auch Bock drauf, aber ich habe eigentlich auch noch mehr Bock drauf, einfach nichts zu machen. Also, aber niemand versteht dich, wenn du das sagst. Ich verstehe dich. Okay, sehr gut. Mensch, hier werde ich verstanden, hier im Podcast. Ich kann es gut nachvollziehen. Ja, ich überleg's noch. Ich überleg's noch. Wenn du einfach um 10 Uhr auf der Party schläfst. Auch geil. Ja, dann habe ich beides eigentlich. Ja. Dann habe ich gesagt, ich bin um 10 Uhr schlafen gegangen, habe trotzdem Party gemacht. Und so, du warst wahrscheinlich auch noch nie der früh geschlafen hat auf einer Party, oder? Nee, vielleicht muss ich die Rolle mal übernehmen. Ja, vielleicht muss einer mal muss es machen. Weil das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Ich war der früh gekotzt hat, ich war der früh heimgegangen ist. Der spät gekommen ist und so. Aber ich war noch nie der früh eingeschlafen ist. Bin noch nie in den Genuss gekommen, lachend von allen angemalt zu werden. Und die Becher werden auf deiner Stirn gestapelt. Ja, genau. Wachst du auf und hast einen Hitlerbart und irgendwie und es gibt safe, auf der Bank. Safe ein Video von dir. Ja, also, hatte ich noch nie. Wäre vielleicht auch mal so ein Ding. Einfach mal so über seinen Tellerrand hinausschauen. Ein paar Dinge tun, die man noch nie gemacht hat. Verrückt sein. Vielleicht ist es Silvester der Verrücktheit. Das ist ja crazy. Hast du es mitbekommen? Oder ist jetzt ein dramatischer Themenwechsel, aber der. Da sind wir berühmt, richtig. Der, wie heißt da? Der dieses, I still see your shadows in my room. Can't take the love. Tschüss, der ist ja gestorben, gell? Ja. So direkt, direkt nachdem er aus dem Flugzeug gestiegen ist oder sowas. Ja, da hat er irgendwie so einen Krampfanfall, wahrscheinlich wegen einer Überdosis. Ja, wird halt behauptet, da ging nichts auf dem Flugzeug, aber es gibt ein Video, ja, wo einer eingeschlafen ist und jemand spritzt ihm irgendwie Wasser ins Gesicht oder sowas. Das sieht man noch. Das ist halt auch verrückt so heutzutage. Echt jetzt? Das ist auf Twitter. Einer, wo mit ihm auf dem Flugzeug war, hat es gepostet auf Twitter. Ah, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das muss ich mal angucken. Und da denke ich auch so, ja, das ist einfach direkt das, was du 10 Minuten vorher gemacht hast, ist einfach noch auf Band. Das heißt, alle Leute, die sich irgendwie im Nachhinein nicht von dir verabschieden konnten oder so, die sehen einfach das Video und sehen, was du halt da für einen Käse gemacht hast unter Umständen. So, das ist richtig verrückt irgendwie heutzutage. Dann muss ich mir nachher noch anschauen. Ja, muss ich dir anschauen. Und er hat anscheinend gibt es ja natürlich auch Lines, wo er gesagt hat, dass er mit 21 stirbt. Das ist ja auch im Club 21. Ja, klar. So wie die ganz Großen. Und ich habe den seinen Sach richtig gefeiert. Ja, so ging es mir mit XXXTentacion. Den habe ich brutal gefeiert. Der ist auch viel zu früh für mich gestorben. Am Anfang fand ich ein bisschen crazy, aber dann hat er richtig gutes Zeug gemacht. So. Ja, das Fragezeichen-Album. Das 17 war so gute Alben, Alter. So gute. Shoutouts, so wenn ihr ein bisschen Musik hören wollt und auf Hip-Hop steht, dann hört ich dich an. Die sind auch relativ entspannt, die Alben. Ja, voll. Ich schreibe die mal kurz auf. Schöne Musik. Jetzt könnten wir entweder zwei Überleitungen, entweder wir überleiten zu Musik oder zu was noch crazy ist, diese Woche passiert ist. Was ist das Crazy-Exte? Was hat die Woche passiert? In Backnang wurde eine Bank überfallen. Oh, das war auch verrückt, ja. Das war richtig verrückt. Da haben sie heute Bilder gepostet. Jetzt ist eine öffentliche... Von dem Täter. Wie heißt eine öffentliche Verhandlung. Sollen wir das Bild auch posten, damit die Leute auch vielleicht das mal aufmerksam machen? Ja, also wer Facebook hat, der hat es schon über 5 Quellen einfach zugeschickt bekommen. Also das kann nicht an euch vorbeigehen. Aber an dem Tag, wo es im Radio war, habe ich es nicht mitbekommen, weil ich kein Radio... Der SW1 Livestream ging nicht an dem Tag. Man konnte Du hast live mitbekommen. Aus dem Tag geht's richtig los. Also halb live. Ich war halt daheim an dem Tag. Ich dachte, der stand neben dir am Schalter. So. Nee, ich wartete. Nee, mit sowas hat man nicht Spaß. Und nachher klopfen die Bullen bei mir. Ich war daheim an dem Tag und hab so ab 14 Uhr einen Heli gehört. Oh, ja, stimmt. Und das hab ich mitbekommen. Und der ist auch brutal lang bei mir über Wohngebiet gekreist. Und warst du verdächtig? Nee, aber der ist über unser Wohngebiet geflüchtet anscheinend. Also der ist zischt Richtung Innenstadt und dann hoch zum Bahnhof und dann irgendwie über unser Wohngebiet raus aus Backnang. Hat er viel mitgenommen, der Kerle? Ein Bündel. Was also ist ein Bündel? Im fünfstelligen Bereich. Ja, das ist ja gar nichts, Alter. Das lohnt sich doch gar nicht. Aber es ist krass genug, dass man damit durchkommt. Dass man damit durchkommt, ja eben. Aber wenn ich mir das überlegen würde, würde ich glaube nicht das machen. Da hatte nur eine Sonnenbrille und eine Baseballmütze auf. Wahrscheinlich war die Waffe nicht mal echt so. Es ist echt schwierig, den zu erkennen. Ich habe gedacht, der hat so einen Bart, glaube ich, gell? und eine Sonnenbrille, eine Mütze und dann glaube ich noch eine Kapuze drüber, irgendwie so. Und ja, alles, so alles schwarz so. Und du hast den nicht, also wenn ich den auf der Straße gesehen hätte, ich würde mich nicht an den erinnern. Weil, das ist aber das Nächste. Warum hat eine beschissene Bank nur eine 2-Megapixel-Kamera als Überwachungskamera? Das ist verrückt, ey. Du hast da Millionenbeträge vermutlich rumliegen und schützt dich selber durch eine Lego-Stop-Motion-Kamera, Alter, wo die Kinder früher Stop-Motion mit Lego gebaut haben. Also. Und jetzt, wenn der jetzt wirklich damit davonkommt, stiftet es ja andere Leute auch an, weil sie denken, also, ja, easy, Alter, die können das aber gar nicht so. Also ich habe die Bilder gesehen. Da kann ja jeder entstehen. Ja, stell dir mal vor, okay, das hätte man vielleicht gesehen, wenn der jetzt wirklich eine Maske drüber gehabt hätte, so wie bei Haus des Geldes und so. So ein Schnauzer, boah, jetzt hast du brutal gespoilert, Alter, Das ist ja wirklich die ganze Hörerschaft und unter anderem mich gespoilert. Weil was? Dass die da Masken aufhaben? Dass die Masken über Masken aufhaben? Das habe ich niemals behauptet. Nee, ich habe nur gemeint, dass die Masken aufhaben. Ich glaube, die du haben keine Masken. Du hast gerade eben gesagt? Ja, nee, Masken über dem Gesicht, nein. Bist du so ein Spoiler-Anfälliger? Ich bin richtig spoileranfällig. Also, weil bist du die Person, die mich bis jetzt in meinem Leben am meisten gespoilert hat. Echt jetzt? Alter, wo du einfach den Stranger Things Spoiler ausgepackt. Was, wo, wann? Auf der Freizeit. Da hast du gesagt, oh ja, da gibt's Skin, ist in Fortnite und so. Aber der stirbt ja. Okay, ciao, danke. Und dann fahren wir heim von einem Festival und dann sagst du ja auch einfach so, ah ja, der Hamilton hat's geholt und ich so, Alter, ich wollte es noch angucken und Sport kann man nicht angucken. Aber das kann ich nicht wissen, Alter. Dass ich Formel 1 angucke. Ja, aber dass Leute gibt, die Formel 1 aufnehmen und es dann noch angucken. Nee, du kannst es ja im Livestream angucken, ich nehme es ja nicht auf, das kannst du ja wie... Ja, dann, guck mal, das Sportereignis, wenn du nettes Ergebnis weißt, ist ja scheißegal, wann es passiert. Weißt du, wann es für dich passiert? Nee, weil du kannst dich ja trotzdem danach genauso mitfreuen drüber. Ja, aber ich will das Ergebnis direkt wissen. Okay, also mal wieder auf zwei verschiedenen Gleisen unterwegs. Gerne. Deswegen dachte ich, jetzt sage ich es direkt, damit der Patrick das weiß, damit er weiß, hier der Hamilton hat's geholt. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich es. So, mein Gedanke war es. Jetzt weiß ich es. Wird er dem Ergebnis genauso entgegen wie ich. Ich hätte es gerne noch angucken. Ich finde es schon interessant. Ich weiß, dass ganz viele Leute denken, das ist der langweiligste Bums auf der Welt. Formel 1, ja. Aber ich finde es so interessant, ist unglaublich. Das ist der langweiligste Bums auf der ganzen Welt. Aber man kann es wirklich auch so betrachten und dann dabei gut einschlafen, so. Weil die Autos fahren im Endeffekt schon nur im Kreis, so. Also da passiert wirklich nicht viel, nur ganz selten mal. Und ja, das verpasst mal dann, aber ist auch egal. Das ist für jeden was dabei, muss ich so sagen. Nur für Umweltschützer nicht. Für die auf keinen Fall, nee. Hast du mitbekommen, dass Greta Thunberg wieder back in the hood ist? Ich hab's am Rande erfahren, aber ich habe mich nicht wirklich drüber eingelesen. Und da hat die Bahn sich ganz peinlich benommen und hat irgendwie so gemeint. Was hat sie gemeint? Ja, sie fährt doch jetzt nicht mehr Bahn, dachte ich. Irgendwie sowas habe ich mitbekommen. Ja, irgendwie war es so richtig unnötig, anstatt dass die einfach nur ihr gratulieren, dass er zurück ist von ihrer Reise. Ich meine... Ist die 16? War die 16, als sie los ist? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls ist die 16 und als 16-jähriges Mädchen einfach einmal so um die Welt fliegen oder reisen. Das ist schon krass. Das ist mega krass einfach. Und dass die dann einfach noch irgend so eine scheiß unterschwellige Werbung da unterbringen wollen oder was das war. Keine Ahnung, das war richtig verrückt. Ja. Ich hab's geretweetet auf meinem Twitter-Account. Alter, crazy. Ich hab gedacht, ja, so, keine Ahnung. Einen Shoutout an deinen Ad. An mein Ad. Ja. Ich sag, sie sollen mal einen Shoutout machen an Carsten St. Crusoe, Alter. Dann hört uns alle. Nee, du sagst jetzt deinen Ad auf Twitter. Mein Twitter-Handle. Dein Ad. Wie heißt das auf Twitter? Das Twitter-Handle. Das ist der Name. Ad? Das heißt doch das Ad. Kein Mensch. Ad. Also, du bist erstmal nicht im Twitter-Game. Ad Swagboy auf Twitter. Hm. Nee, ich verrate meinen Twitter-Handle nicht, Alter. Das ist top secret. Aber warum teilst du das an? Keine Ahnung, ich habe ja da eine ganz eigene Social-Media-Erfahrung. So, wenn ich da auch wieder Leute von Facebook hätte, wäre es ja voll langweilig irgendwie. Na, warum? Ja, das bringt mir ja nichts so. Dann könnte ich auch auf Facebook sagen, herzlichen Glückwunsch, Greta Thunberg, dass du zurück bist. Und so gut. sind crazy Ansichten. Es sind genauso Ansichten, wie wenn man sich ein Sportereignis nochmal anschaut. Ja, ich bin halt ein faszinierender Mensch, würde ich mal behaupten. Nee, meine Empfehlung ist echt Twitter, Leute. Wenn ihr genug habt von Facebook, WhatsApp und was gibt's noch? Wo schreibt man noch? Instagram. Snapchat, stimmt, das gibt's ja auch. TikTok hat man schon. Nee. Wie auch immer, iMessage, dann checkt einfach Twitter aus und fangt eine neue Karriere an. Das sind alles so ziemlich alle coolen Personen des öffentlichen Lebens. Das heißt, wenn ihr eine neue Karriere. Ich bin hier der große Karriereberater. Fang deine neue Karriere an. Das ist eine gute Empfehlung. Ja. Leute, macht eine Twitter-Karriere. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Doch, ich glaube, es ist schon schwer. Also, du musst nur so ein bisschen so kontroverse Sprüche immer mal wieder bringen. Nee, du musst bekannt werden. Semi-witzig, das liked sich doch von alleine. Das ist wie das Leben, Alter. Ja, das ist wie es Kinder machen. Es geht wie ein Rutsch und durch ist. Oh boy. Apropos. Wo sind wir eigentlich? Alter, die Zeit ist schon rum. Wir haben noch keine Musik, kein Gelukert. Noch gar nichts haben wir. Was machen wir? Machen wir heute eine lange Folge und dann machen wir Winterpause, dass wir auch zur Ruhe kommen. Okay. Was hältst du von dem Vorschlag? Ja, also arg lang machen wir jetzt nicht mehr. Wir ballern jetzt die Musik durch und dann machen wir noch den großen Lukas. Der große Lukas. Alright, alles klar. Dann müssen wir uns ranhalten. Ja. Okay, aber wir machen eine Winterpause. Müssen wir uns rinnen halten. Oh boy! Ja gut, ja gut. Den kann man machen. Ja, okay. Hast du dir was rein rinnen gehört? Ich hab's mir rinnen gezogen. Sehr gut. Also, wir haben uns Nimmerland angehört vom Jahr 2019. Das ist ganz aktuell. Du hast gemeint vor, das kam am 6. Ich meine, ich hätte es irgendwo gelesen. Warte, ich google es Dezember. Von der Division Distributed by Gold League. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht sein Label, vielleicht. Ich weiß gar nicht. Kenne ich mich gar nicht aus bei so Kerle, ob die bei dem Label sind oder da The Crow mitgerappt hat oder so. Ich gar nicht so im Game drin. Aber was ich sagen kann auf jeden Fall mal, ist, dass mir das Cover nice gefällt. Und ich könnte wetten, ihr habt das auch schon bei euch irgendwo in Instagram oder Facebook oder irgendwo gesehen. Oder ihr habt Freunde, die auf dem Konzert waren und das in ihrem WhatsApp-Status drin hatten. Shoutouts an der Stelle an die Boys. Keine Ahnung, ob die das hier hören. Da habe ich es gesehen, weil sein Bühnenbild war auch irgendwie so wie auf dem Cover drauf. Hast du rausgefunden, wann es rauskam? Ja, am 6. Am 6., okay, perfekt. Ja, was war deine Meinung? Willst du anfangen? Ich glaube, ich fange immer an. Echt? Ich habe so das Gefühl, ich sage immer zuerst. Ja gut, dann fange ich jetzt an. Fang du doch mal an. Easy peasy. Also ich will direkt eigentlich mit meinen Top-Tracks anfangen. Weil das waren direkt die ersten zwei. Die fand ich beide gut. Das erste besser wie das zweite. Aber das erste fand ich überragend. Dann fand ich Vintage gut, aber das hat man ja schon im Voraus gekannt. Das ist einfach so ein Lied, wo so richtig, wie seine alten Lieder, einfach so steil gehen. Die muss man auch laut hören. Am besten auf einer dicken Anlage oder so, dass die Bässe richtig pumpen bis in jeden Hinterhof. Fabergé hat man auch schon gekannt. Fand ich auch okay. Und dann kam dieses crazy 13. Lied Nimmerland mit Bilderbuch und da war ich richtig geflasht, weil das auf einmal so ein bisschen jazzig wird oder keine Ahnung, so richtig runterchillt. Und dann singt halt da der Österreicher mit seiner verspielten Stimme und irgendwie passt zusammen, obwohl man am Anfang denkt, während das Lied so umschwappt, dass es nicht zusammenpasst. Das ist brutal interessant irgendwie. Umschwappt ist so ein schönes Wort, weil es genau das sagt, was sehr bildlich. Ja. Denkt man direkt an eine Welle. Und dann kam dieses Sido-Ding, keine Ahnung. Ich glaube, das lösche ich raus, aber den Rest behalte ich. Und ist keine Liebe, ist auch irgendwie am Arsch. Aber vorher hatten wir beide einen Ohrwurm davon. Deswegen weiß ich auch nicht, was da los ist. Aber da hätte Bausauer einfach wegbleiben können, so ganz ehrlich. Ja, also 4 und 14 komplett keine Empfehlung. Der Rest eigentlich ganz okay. Inzwischen drin ist ein bisschen Fahrt. Deswegen all in all würde ich dem Bums so 6,5 bis 7 sowas in die Richtung geben. Also es bleibt auf jeden Fall drin, außer das letzte Lied, das ist Quark. Hat mir ansonsten ganz gut gefallen. So, ich finde, ein paar Sachen, da habe ich so gedacht, wie das Album gemischt ist, ist ein bisschen scheiße so. Also wenn man es mit guten Kopfhörern hört, da sind manchmal so Effekte auf der Stimme drauf, dass die Stimme so hin und her wobbelt so und viel zu laut irgendwie. Und das stört ein bisschen so. Aber ja, ansonsten ist eigentlich passt eigentlich. Ja, also ich, für mich war es schwierig, weil ich dem Ding eine Chance geben wollte, aber ich habe ja schon früher irgendwie bei Rin, ich feiere nur so 2, 3 Sachen von ihm oder kann es mir anhören, sag mal so. Was ich früher ja schon extrem bei ihm bemängelt habe, war einfach dieses extrem Repetitive, dass er wirklich teilweise in 3 Songs dieselben Lyrics verwendet hat, mit gerade dieses Es ist 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme. Das kam ja, glaube ich, in 4 Songs oder so, wo ich mir dachte, was zum Fick, warum? Warum muss man eine Line so oft in mehrere Lieder unterbringen? Das ist eine Catchphrase, heißt das, Kalle. Nee, es ist einfach nur wenig Kreativität und im Schreibstil sehr beschränkt, würde ich es mal behaupten. Okay. Weil das ist das, was mir wieder aufgefallen ist bei dem Album. Es ist, die Lieder ähneln sich einfach 1:1, finde ich teilweise. Also das Einzige, was raussticht, ist das, was du gesagt hast, Nimmerland, Dingens, Vintage und Nimmerland, die so ein bisschen anders sind. Das eine halt, weil es ein bisschen mehr auf die Fresse gibt, das andere, weil es durch das Feature halt in ein komplett anderes Genre driftet irgendwo. Und den Rest finde ich, das könntest, wenn du kein Fan bist, dann kannst du einen Track anhören, eine halbe Stunde später einen anderen und dann würdest du nicht auseinanderhalten. So, das Lied kam doch schon gerade ja, eben. Ja, das also, stimmt, so das stimmt. Ich finde, das ist so ein Einheitsbrei. Und dann sind die Lyrics immer relativ unkreativ. Es geht irgendwie permanent nur um verlorene Liebe oder so. Und dann aber doch wieder so Markencalling wie Rolex und San Gucci. Ja, die was 2 Themen sind es eigentlich, ja. Ja, und das geht mir irgendwie mittlerweile auf den Sack, muss ich sagen. Und also für mich am stärksten war der Luciano-Part auf dem Track, den du scheiße findest. Der ist ganz anders. weil das ist was ganz anderes einfach und ist so der typische Luciano-Style, der auch nicht viel aussagt, aber halt irgendwie durch diese Brutalität, wie er den immer rüberbringt, mir ganz gut gefällt so. Und ja, an sich, also ich bin auch wirklich arg enttäuscht von dem Album, beziehungsweise von dem Künstler an sich, weil ich mir den Soundclash von Bowser angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nur diesen Lena. Ja, aber ich habe mir jetzt ganz angeschaut, nochmal, nachdem wir drüber gesprochen haben. Und es ist wirklich enttäuschend, wenn du die letzten Soundclashes davor mal geguckt hast. Ich habe jeden angeguckt, teilweise sogar live, wo sie kamen. Okay. Und bis heute feiere ich Sido gegen Hafti, weil das ein brutaler Soundclash war. Kraftklub gegen KIZ war genauso geil. Der war mega gut, den habe ich auch gesehen. Der war perfekt, weil da so viele Gäste auch waren und so. Und der letzte war auf dem Papier richtig geil. Das war ja Erguni, und so gegen Semi Deluxe, Afrop und Echo Fresh, genau. Ja. Und da war ja aber nur scheiße, dass es halt in Hamburg war und Hamburg halt die Homebase von den Oldschoolern war und die dadurch, da hatten die Jungen halt keine Chance, weil das war halt nicht so auf Augenhöhe halt. Ja, genau, es war nicht auf neutralem Boden und dadurch halt unfaire Wettbewerbsverzerrungen so im Endeffekt. Und der Soundclash jetzt war einfach kein Soundclash mehr. Das war Bowser und Freunde-Konzert quasi mit lauter schlechten Künstlern. So. Hey, was sagst du gegen Lena Maya Landrut, Alter? Die war noch am besten eigentlich, weil die, glaube ich, wirklich die einzige waren, die nicht mit Autotune gesungen hat. Oh ja, das ist, finde ich, auch ganz schrecklich beim Bowser. Also ich bin kein Autotune-Hater. Ich finde es oft ganz geil. Ich finde die Autotune-Hooks von Erguni alle fett. Aber so inflationär, wie die Leute das nutzen, fand ich es wirklich viel zu krank. Und Rin läuft da halt vorne weg mit wehender Fahne. So ja, irgendwo. Das stimmt. Also, das ist so, also dieser Soundclash, das war ein einziges Autotune-Fest eigentlich. Das war wirklich nur Autotune. Und wenn ich mir dann die Kommentare drunter durchlese mit so, boah, was für geile Künstler, Bowser hat so eine gute Stimme, er kann einfach alles singen. Ich denke, das ist nicht Bowser, das ist der Autotune, der das so macht, dass er das singen kann. Wenn die alle ohne Autotune da oben stehen würden, würden sie alle ausgebuht werden, weil sie nicht singen können. Und das finde ich so, und gerade in dem Album hört man es halt wieder so oft, wie die Stimme so rumwackelt, weil halt der Autotune einpegelt auf irgendeiner Tonlage so. Und ja, ich weiß nicht, ich kann mit dem Trend ganz schwer mitgehen. Wie gesagt, ich finde es bei ein paar Rappern geil, wenn sie es so als Stilmittel verwenden. Ja, die ganzen Ami-Rapper benutzen es ja auch und da klingt es halt mega fett, aber die können das halt einfach. Ja, Ja, wie gesagt, da ist ja meistens Stilmittel. So ein Lil Wayne oder so, der nutzt es ja wirklich übertrieben und als Stilmittel. Ach, da finde ich es auch übertrieben, aber es gibt auch welche, die nutzen so ein bisschen und da ist halt mega nice. Ja, aber bei diesen Loredana, was weiß ich für ein Scheißdreck, Deutschrap, das ist halt wirklich eine Stütze. Ohne das würden die nicht, wären die keine Künstler. Macht Pietro Lombardi eigentlich Autotune? Bestimmt. Auf dem Album und live. Aber der macht ja nicht dieses Autotune an sich, der macht bestimmt so Voice Correction Zeugs, dass es halt so klingt, dass es richtig klingt, aber der nutzt es halt nicht so offensiv wie die Künstler. Aber das ist wirklich, das ist mir ein brutaler Dorn im Auge. Ja, das wird es dem so all in all geben, dem Bums? Dem Album. 3,5, 4. Man kann es anhören, aber ich werde kein Freund mehr mit dem Künstler an sich, so glaube ich. Und ja, ist mir zu sehr einheitsbrei. Also ich würde es nicht wegmachen, wenn es laufen würde, aber ich würde es auch nicht freiwillig. Würde sagen, hey, wie hier läuft Rin? Ich habe gedacht, hier kommt nur gute Musik. So ein Spruch wird es halt bringen, aber würde ich jetzt nicht fordern, dass er weitergedrückt wird. Also das sagt schon eine 3 aus. Ach Quatsch, das wäre eine 1, ist, wenn du den Stecker ziehst. Wie gesagt, so Blackout oder so feiere ich ja auch von ihm. Also finde ich ja auch mal ganz geil. Glaube ich ja drauf, so ein Track. Ja, aber das ist halt auch im Endeffekt wieder Blackout, nur halt mit einem ganz leicht anderen Text. Das ist doch geil. Ja, weiß auch nicht. Oh, der singt das so gut. Ich kann mich das schon gut vorstellen, die YouTube. Kommentarspalte. Er ist so ein guter Künstler, er kann jedes Genre bedienen, ich schwöre. Ich schwöre. Übertrieben heftig. Er macht sogar mit so Loopstation und so macht er Elektro. Alter, wie hart, das gefällt war unglaublich, ey. Safecall macht er das nicht, das ist nicht so brutal anstrengend. Das ist richtig, wenn du eine Person bist und mehrere spielen willst, ist es so brutal aufwendig. Also ich könnte es mir sogar, wahrscheinlich kommt der Track wirklich von ihm, ja, das aber er hat es halt nicht live eingespielt, weil Bowser war ja früher auch ein Producer. Der kommt ja als Producer über das Ding ist er zum Musiker geworden quasi, also zum Artist selber. Okay. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er den Track geschrieben hat. Gut, dass wir jetzt über ihn mehr reden als über den. Nee, aber zieht euch den Soundclash rein, vor allem Rin klingt einfach wie Mickey Mouse, wie fucking Mickey Mouse, weil seine Stimme so hochgepegelt wird durch den Autotune, das ist nicht normal. Also wirklich, ich habe bis jetzt auch viel gehört, dass der live nicht so geil sein soll. Ja. Müssten uns also jetzt Die Stimmung im Publikum ist geil. Ja. Weil da die Leute voll ausrasten, so Moshpits gibt auf Hip-Hop-Konzerten, was ja normalerweise nicht gibt, aber er macht halt wirklich, das ist so ein Autotune-Ding, durchgehend. Das ist schon ein bisschen krass. Einfach so ganz laut seine Stimme. Mächtig. Ja. Okay. Hammer's. Ja, kommen wir zu einer Kategorie, die von einem großen Rin-Fan ins Leben gerufen wurde. Ah, warte mal, es gibt noch ein Album eigentlich empfehlen. Geben. Oh ja, mach das mal bitte. Ja, warte. Ich schau mal geschwind. Und zwar wurde uns vorgeschlagen von, jetzt geht's wieder in die andere Richtung ein bisschen, The Devil Wears Prada. Yes. Das neueste Album, das sich nennt The Act. The Devil Wears Prada, The Act. Checkt's aus, dann könnt ihr es direkt nach Neujahr. Oh, schauen wir mal, wann eine neue Folge kommt, nicht? Ja, doch, das kriegen wir hin, oder? Ich glaube auch, dass wir es hinkriegen. Wir machen spontan einfach. Das ist der dritte Januar. Vielleicht rufen wir uns einfach um 10 Uhr an, bevor wir einschlafen am 31. Also, dann kurz eine Folge feiern und gehen dann heim. Easy peasy. Ja, dann checkt das Album aus, dann könnt ihr mitreden. Jetzt habt ihr ja Zeit. Ich habe auch noch die anderen Albumempfehlungen, packe ich auch auf jeden Fall in die Info rein, checkt's auch aus. Jo. Und dann kommt jetzt erstmal die Antwort von der letztwöchigen Lukinson der Woche. Oh ja. Was ist seine Meinung zu, wie rufe ich Leute an oder wie werde ich angerufen oder wie auch immer die Frage war? Bin ich sehr gespannt. Ich telefoniere immer oder beziehungsweise meistens über ganz normal Anruf, weil der ist klingelt auch richtig am Handy. Also auch wenn man nicht im Handy ist, wird es einem angezeigt im Sperrbildmodus. Und beim WhatsApp-Anruf ist halt die Scheiße, dass es dir nur angezeigt wird, wenn du im Hauptbildschirm drin bist, also wenn du dein Handy schon entsperrt hast. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ gering, dass du dann wegen dem, wenn dich jemand anruft, dass du dann gerade im Hauptbildschirm bist. Okay, hat er alles mitgenommen? Ich habe das ja ganz verstanden irgendwie. Also er ruft im Endeffekt immer mit über normalen Mobilfunk an, weil dann klingelt es auf dem ganzen Display. Und wenn du über WhatsApp anrufst, dann kommt ja nur so eine Push-Benachrichtigung und dann checkt man das nicht, dass man angerufen wird, außer man merkt, dass das Handy ganz oft vibriert so. Aber beim anderen guckst du aufs Handy, da geht ja automatisch das Display an und bleibt dann auch an, du siehst dann das Gesicht von der Person, die dich anruft und so. Und ja, das ist der Grund, wieso er lieber normal einfach anruft. Macht Sinn. So, weil ich habe schon ganz oft so WhatsApp-Calls verpasst. Ja. Ich habe auch aus Versehen schon ganz viele getätigt. Passiert auch ganz schnell. aber ich habe tatsächlich auch schon welche verpasst. Gut, was ist die Frage der Woche? Die Frage, ich suche sie gerade raus. Ich dachte, du hast schon vorbereitet, Mensch. Nee, ich musste gerade dann mal mache ich Überleitung. Nee, ich habe sie. Oh, okay, dann dich. Ich habe sie gerade rausgesucht und habe sie jetzt. Sehr gut. So schnell geht es, wenn ich was rausgehe. Und zwar ist die Frage, du kannst einem Blinden ein Ding oder einen Moment sichtbar machen. Welcher oder was wäre es? Einem Blinden. Jupp. Ich glaube, wenn die Person irgendwie verliebt oder verheiratet ist, würde ich die dem Partner, den Lebenspartner zeigen, so. Boah, das ist sehr tiefgründig. Das würde ich, glaube ich, machen. Und ansonsten habe ich überlegt, würde ich die Person wahrscheinlich an irgendeinen Ort bringen, den ich besonders schön finde. Aber da ist mir so ganz spontan gar nichts eingefallen. Ich habe überlegt, irgendwie... Weiß nicht, oder ein Ort, wo man oft ist, so, dass man weiß, wie es da aussieht, so. Ja. Irgendwas, wo man sich wohlfühlt, auf jeden Fall. Wo, ja, aber auf jeden Fall das andere, wenn das in Frage kommt. Also, ich glaube, ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich würde die Person durchfragen, was sie sehen will. Ja, das ist natürlich auch eine Option, einfach mal miteinander reden, aber. Ja, weil, also, so ganz aus dem Stegreif, ich weiß nicht. Ganz oft, also so die Liebe, die ein Blinder oder eine Blinde hat, hängt ja ganz oft mit der Stimme auch zusammen und so den Berührungen, die man sich gegenseitig gibt. Ich glaube, da würde, wenn man sich dann sieht, das vielleicht auch irgendwas kaputt machen. Oh ja, stimmt. Das könnte ich auch sein. Deswegen weiß ich nicht, ich fand die Idee am Anfang auch sehr gut, aber ich glaube, das wäre so ein bisschen zu weit gedacht fast, ja. Weil das halt, wie gesagt, das ist dann einmalig und vielleicht gefällt er dann nicht so, wie das, was man sieht und was man einmal sehen kann und so. Deswegen, also ich glaube schon... So, oh, ich habe was Gutes. Ja, sag. Ein Zimmer voller Katzenbabys. Ein Zimmer voller Katzenbabys. Ja, das lohnt sich zu sehen einfach. Aber wenn du noch nie, überleg mal, du hast noch nie eine Katze vorher gesehen. Aber die sind immer süß. Jeder findet Katzenbabys süß. Okay, das kann mir niemand erzählen. Vor allem ist der ja dann in einem Raum drin, also der kann es live miterleben. Dann kann er die auch streicheln und alles. Das ist doch eine richtig schöne Erinnerung so. Man sagt ja, da werden Glückshormone und alles mögliche ausgestoßen. Das ist streicheln und alles. Na ja, klar, volles Programm, easy peasy. Ja, was würdest du ihm zeigen dann? Was würde ich ihm zeigen? Ja, ich würde ihm schon... Kannst du noch einen Film zeigen? Geilen Film mit Bild. Ja, vielleicht wirklich so mein Lieblingsfilm oder so. Die Sonne vielleicht. Die Sonne? Ja, also so einen sonnigen Tag oder Schnee, irgendwie sowas, was so... Der kann so für 10 Sekunden sehen und guckt in die Sonne rein. Ja, nee, also nicht direkt in die Sonne, aber so einen sonnigen Tag, weißt du, wenn so die Sonnenstrahlen so übers Gras oder so... So ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang. Ja, sowas. So in die Richtung. Das ist auch gut, ja. Aber es ist echt eine brutal schwierige Frage. Ich bin extrem gespannt auf Lukas seine Antwort, weil er hat sich ja bestimmt was gedacht bei der Frage. Also für mich ist es sehr, sehr schwer. Und ich. Ein Film finde ich schon auch gut irgendwie. Ja, Film ist schon auch gut, aber nachher hat er halt nicht deinen Filmgeschmack so. Dann sagt man einfach so, ja, dann guck mal die Herr der Ringe Trilogie an und dann kann der 15 Stunden lang sehen, ist doch voll gut. Ist doch Win-Win. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Eine Sache, die Herr der Ringe Trilogie Director's Cut. Also wenn es so grob sagt, ist schon eine Sache, die ganze Trilogie. Easy, ja. Das ist ein bisschen System ausgehebelt, kleiner Lifehack an der Stelle. Perfekt. Perfekt. So soll es doch sein. So soll es sein. Und dann die Person, der Elf oder wer das auch immer war, der diesen Wunsch erfüllt hat, denkt dann auch so, ah, scheiße, nicht mitgedacht. Bis wir so ins Kleingedruckte reinschreiben. Hier 15 Stunden mit rumhocken und den scheiß Film angucken. Muss auch so mitgucken, scheiße. Der Elf muss das aussehen, alles, was man dem Blinden zeigt, gab's muss jetzt, der Elf aussehen. Jetzt in iTunes in der im Weihnachtskalender war die Trilogie für 12 Euro drin. Ich habe gedacht, Alter, ich wollte, aber ich habe gedacht, nee, ich habe noch so viele Filme, wo ich noch nicht angeguckt habe. So, das kommt nächstes Weihnachten, kommt es wieder, hole ich es halt da. So. Für okay, 10 Euro und nochmal 2 gespart, Alter, richtige Schwabe. Nee, ich kaufe mir ganz gern Filme für 4 Euro. Das ist so von der Krabbelkiste, aber du hast halt trotzdem ein krasses Feeling, weil wenn du den Film da startest, ist es nicht so wie auf Netflix oder auf YouTube einfach ein Video, sondern da kommt schon so ein Menü rein und dann gibt es unten Film starten, Darsteller, irgendwie Bonusmaterial und bums so. Und das halt oft so Making-ofs und so. Du kriegst so viele Extras immer und das für 4 Euro einfach und in 4K, also 1K für jeden Euro. Verrückt, ey. Das feiere ich so hart, das ist meine große Empfehlung. Da Filme zu kaufen. Das. Ich feiere das. Und dann habt ihr die einfach für immer, glaube ich. Also solange es halt den Dienst gibt, haben die das für immer. Sick. Das sick, ist sick. Sick. Genau. Okay. Dann hätten wir es. Jetzt sind wir drüber über der Stunde, wo ich das mir gerade so angucke hier. Wo sind wir denn? Bei wie viel? 62,35, sagt Karl. 62,35. Ja gut, vielleicht schneiden wir vorne noch ein bisschen was weg. Ja, aber wir hatten eh schon. Vielleicht wir haben es eh schon geknackt. Wir sind schon mal über der Stunde. Wir waren schon über der Stunde. Doch. Würdest du die Folgen anhören, würdest du das wissen? Das habe ich jetzt gekonnt ignoriert, diese Aussage. Das war richtig gekonnt, Alter. Ich wollte in die Augen gucken, du guckst weg. Weil ich will an der Stelle, will ich mal kurz einen Screenshot machen, wie geht denn das hier? Oh, jetzt habe ich nicht gelacht. Ich muss nochmal eins machen. Lach mal. Okay. Auf was hast du geguckt? Ich habe auf deine Stirn geguckt. Ah, okay, perfekt. Das ist sehr gut. Das ist ein schönes Bild. Nice. In Fotos sichern, in Dateien sichern. Alright. Oh, sogar da. Ja, ja, klar. Alter. Ihr müsst die Cloud-Dienste benutzen. Die machen das Leben so viel einfacher. Wenn ich das da jetzt speichere, habe ich es direkt auf meinen Download-Ordner hier auf dem MacBook, Alter. Easy. Fucking PC. Oh, jetzt habe ich aufgelegt. Jetzt hast du aufgelegt. Oh, fuck, egal. Nee, ich rufe dich jetzt zurück, Alter. Ich will dir zuwinken. Obwohl, wir legen ja hier eigentlich nicht auf. Wir legen ja nur. Ja, schon. Dann schneide ich das jetzt alles raus. Oder auch nicht. Mal gucken. Lass mal drin. Also, was sag mal? Oh, jetzt bist du bei mir wieder laut. Oh, gerne. Die hat sich gemutet. Aber wenn wir das immer so machen, dann ist easy. Dann müssen wir nicht 10 Minuten lang rumstruggeln, bis das losgeht. Okay. So. Also, dann wünschen wir euch frohe Weihnachten. Die ganze Crew da draußen, habt ein schönes Festtagsdinner. Lasst euch reich beschenken, beschenkt reich, schenkt viel Liebe. Genießt die Zeit mit eurer Family und den Friends. Alles, was so mit sich bringt, dieses wundervolle Fest. Und kommt ein bisschen runter. Ja, wirklich. Chill out. Das ist das Wichtigste eigentlich. Das ist wirklich das Allerwichtigste eigentlich an dem ganzen Bums. Genau, und überlegt euch gut, wollt ihr Silvester mitfeiern oder wollt ihr da auch mal Piano machen? Also so ganz crazy Piano. Oder feiert einfach, ja, habt euren Spaß und dann sehen wir uns frisch im neuen Jahr mit unseren guten Vorsätzen wieder. Wir hören uns. Wir hören uns wieder richtig, aber es kommt ja auch immer ein Bild, dass man das Visuelle auch nicht verliert. So. Also rein faktisch. Ja, im Vordergrund stehen natürlich nur unsere Stimmen hier. macht's gut. Ja. Absolut. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Bis bald.